sleeping ensemble. And I will say the only words I know that you'll understand, my Michelle. Zehn nach sechs, RTL, guten Morgen, Deutschland. Rock with me, let it rock. Everybody, let it rock. looking at a chance to make a break. Buzzer turned to shift to any set mix nicks. I wanna stick around, I wanna get my kick. Let it rock. Everybody, let it rock. 6:16 Uhr, noch ist die Lage relativ ruhig am Golf. Wir hoffen, dass es so bleibt. Sollte bislang nichts Außergewöhnliches passieren, gibt es natürlich für Sie auch heute gewohnte Unterhaltung. So zum Beispiel um 6:50 Uhr die Möglichkeit, bei uns einen tollen Preis zu gewinnen. Es geht um ein Autoradio im RTL Musikpuzzle. Das Ganze um 6:50 Uhr und vorausgesetzt, es kommt hoffentlich nichts dazwischen. Emotionen, oh Emotionen. La mia vita scorre ogni giorno così. E dal primo calcio ad un pallone, alle fughe in moto di un città, ho imparato più di una lezione. È stata questa vita la mia maestra, la mia palestra, la strada che va. Perché ti sto dicendo tutta verità, forse non hai capito, ti sto dicendo che tu cercando amore, cercalo dove c'è. Ovunque lo puoi trovare. Se poi sincero non è, lo riconosci da te. Lo senti dentro, non ti puoi sbagliare. Passo dopo passo capirai. Oh. Emozione dopo emozione. Se c'era da aiutar qualcuno, non mi sono mai tirato indietro, lo sai. L'amicizia resta un grande dono, questo io non l'ho scordato mai. Io quello che ero ancora sono, forse un po' più maturo ed anche sicuro, davanti al mondo, davanti a te. Se stai cercando amore, cerchiamo insieme a me, negli occhi dei. Cercando amore, cercalo dove c'è. Ovunque lo puoi trovare. Se fai sincero non è, lo riconosci da te. Lo senti dentro, non ti puoi sbagliare. Passo dopo passo capirai. Oh. Emozione dopo emozione. Cercando amore, cerca insieme a me, negli occhi della gente, da sola non sarai mai, se realmente ti dai, sarai comunque vincente. Passo dopo passo capirai, oh oh. Emozione dopo emozione. 6:21 Uhr. Thorsten Tangemann ist ein Feldwebel unserer Zeit in der Türkei. Und wie es ihm dort unten und anderen Soldaten geht, erfahren Sie gleich in RTL Guten Morgen Deutschland. Wenn zwei Heimwerker im Disneyland und in der Walt Disney World sind vom 17. bis 23. Januar live im Disneyland und der Walt Disney World. Listen to the magic. RTL Guten Morgen, Deutschland, 6:23 Uhr. Rund 300 deutsche Soldaten sind nicht sehr weit vom Golf entfernt stationiert. Sie werden jetzt sehr hautnah mitbekommen, wie der Nervenkrieg beginnt. Damit zum Beispiel, dass die Amerikaner mit Auslaufen des Ultimatums begonnen haben, den irakischen Funkverkehr zu stören. Normalerweise beginnen so Luftangriffe. Vielleicht ist es aber auch nur eine Warnung. Einer der deutschen Soldaten in der Türkei, der das jetzt aus nächster Nähe mitbekommt, ist der 24-jährige Feldwebel Thorsten Tangemann. Thorsten, ihr seid jetzt ja seit 8 Tagen an der türkisch-irakischen Grenze. Eine Frage, die erste Frage überhaupt, wie fühlt ihr euch? Wir fühlen uns eigentlich ganz gut. Die Stimmung, die ist auch recht gut. Wir sind eigentlich guter Hoffnung, dass es irgendwie noch zu einer Einigung kommen wird, dass der Irak nun doch aus Kuwait zurückzieht. Und sollte es nicht so sein, wir sind hier eigentlich sehr sicher. Wir sind 450 Kilometer circa von der Grenze entfernt. Also, wir fühlen uns ganz gut. Kannst du auch etwas über die Stimmung innerhalb der türkischen Bevölkerung sagen? Da können wir nicht viel drüber sagen, weil wir aus unserem Hotel nicht herauskommen. Wir werden hier also rund um die Uhr bewacht und dürfen das Hotel nur verlassen, wenn wir auf den Flugplatz fahren und wieder zurückkommen. Ah ja. 10 Meter zu gehen, maximal. Das ist unser einziger Kontakt, den wir mit der Bevölkerung haben, so vorbeigehen, dass wir dann eben halt schnell ins Hotel wieder zurückkommen. Habt ihr Kontakt zu euren Familienangehörigen in Deutschland? Ja, selbstverständlich. Wir bekommen täglich Post, die mit den Transportmaschinen eingeflogen werden aus Deutschland. Und wir können natürlich telefonieren. Und unsere Angehörigen können uns auch hier im Hotel anrufen. Thorsten, gibt es eigentlich irgendetwas, was euch stört? Hauptsächlich die deutsche Presse, die also doch ziemlich negativ über das Unternehmen hier berichtet. Und dadurch unsere Familienangehörigen in Angst und Schrecken versetzt. Denn so wie es in der deutschen Presse geschrieben wird, so ist es hier unten nicht. Nicht so gefährlich für uns. Gute Stimmung also, jedenfalls bisher noch. Das Gespräch übrigens führte Lutz Lamprecht. Minus 3 und 8 Grad. Die Höchsttemperaturen heute pendeln um den Gefrierpunkt. Am Nachmittag steigen sie vor allem im Westen bis auf 5 Grad an. Örtlich ist Nebel möglich. Die aktuellen Frühwerte Düsseldorf minus 3, Köln minus 2, Saarbrücken minus 3 und Trier minus 1 Grad. Überall wolkenlos. RTL Verkehrsservice. Meldungen über Verkehrsstörungen liegen nicht vor. Schlagzeilen jetzt mit Friede Gutmann. Das Ultimatum ist verstrichen. Die Bombe am Golf kann jeden Augenblick explodieren. Soldaten sind in höchster Alarmbereitschaft. Irakische und multinationale Truppen warten auf den Einsatzbefehl. Weltweit wächst die Angst vor der Apokalypse. Demonstranten gehen überall für den Frieden auf die Straße. Mehr dazu in den Themen um 7 Uhr. Doch auch der Alltag geht weiter. Wir kommen zum Klatsch mit Gabi Liesenfeld. Joachim Fuchsberger hat seinen letzten Talkshow-Auftritt. Seine letzte Heute-Abend-Sendung ist zugleich die 300. und vorproduziert. Wenn sich Blecki heute Abend von den Zuschauern verabschiedet, ist er längst über alle Berge und macht Urlaub. Seine Frau Gundula erwartet ihn erst Ende des Monats in ihrem gemeinsamen Zweitwohnsitz in Sydney zurück. Noch ist der 63-jährige Moderator, Schauspieler und Autor in den Weiten Australiens verschollen. Die letzte Heute-Abend-Show ist ein Rückblick auf viele Gespräche in den letzten 10 Jahren. So berichtet Udo Jürgens, wie unglücklich er als Kind war. Thomas Gottschalk erzählt, dass er als Kind lieber Pastor werden wollte. Und Jürgen von der Lippe klagt, dass er als Jugendlicher Blockflöte lernen musste, damit er nicht durch die Diskos zog. Den Vogel allerdings schoss Beatrice Richter ab. Sie redete so lange ohne Punkt und Komma, bis Blecki Fuchsberger aufstand und das Weite suchte. Das war RTL Aktuell, es ist 6 Uhr. Drawn on a

das hier weitergeht. Matze Raimund, 646. Hey, gleich gibt's die Auflösung im RTL Musikpuzzle. Es geht um ein Autoradio. In wenigen Minuten. Sagt, dass unsere Schulweisheit es uns nicht träumen lässt. Rätsel dieser Welt mit Rainer Holden. Guten Morgen Deutschland mit Stefan Ofjarowski und Lina Seiler aus Luxemburg. Guten Morgen, Lina. Guten Morgen. Lina, Sie könnten mit Sicherheit ein Autoradio gebrauchen, nehme ich an. Ja, sehr gut, denn ich habe noch keins. Oh, das passt gut, aber ein Auto haben Sie schon. Ja, das habe ich. Dann müssen Sie die ganze Zeit singen. Ja, oder ich nehme meine Tochter mit. Aha, die singt auch für Sie. Aber ganz besonders tragisch ist es natürlich, dass Sie uns nicht hören können. Im Auto. Ja, leider. Das müssen wir natürlich ändern. Das können wir ganz leicht ändern, wenn Sie mir jetzt sagen, welche Titel Sie erkannt haben aus dem Musikpuzzle. Sechs Punkte brauche ich. Ja, das war Sadness 1 von Enigma. Das sind schon mal 2 Punkte, jawohl. Und dann war noch Herbert Grönemeyer. Und dann war Camouflage. Jetzt sind wir bei 4 Punkten, ja. Und dann war von Nena nur geträumt. Das sind 6, jawohl. Wow, wussten Sie noch mehr? Nein, ich kannte noch den Oldie da, aber ich wusste den Titel nicht mehr. Das war noch Uriah Heep und Lady in Black. Und Camouflage hatte gesungen, das ist dann Rich Ray. Ja. Da hätten wir sie alle gehabt. Aber 6 Stück reichen uns. Herzlichen Glückwunsch, Elina. Ja, vielen Dank. Es gibt ein Autoradio und zwar nicht irgendeins, sondern ein Top-Gerät von Blaupunkt, ein Lübeck CC20, ein Gerät mit optimalem Radioempfang und eingebautem Kassettendeck. Aber den Kassettenrekorder benutzen wir nicht so oft, ne? Wir hören lieber Radio. Nein, ich höre gern Kassetten von Madonna. Okay, alles klar. Bei uns gibt's auch Musik von Madonna. Ist schon gelaufen heute Morgen. Ja, hab schon gehört. Gut, alles klar. Lina, einen schönen Tag noch. Ja, haben Sie auch. Und vielen, vielen Dank. Ja? Bitte, bitte. Tschüss, Lina. Tschüss. Den nächsten Superpreis gibt's bei uns zu gewinnen um 15.20 Uhr heute im Feierabend. Da geht's im Schnipselspiel um eine Superstereoanlage. 7:10. Juanita came to me last night and she cried over and over. Ooh, Daddy, I love you, you know, and I think it's the moonlight. She looked so fine, well, she looked all right, and she moaned, ooh, Daddy, move over. Baby, you know what I like, and I think it's the moonlight. Made in Mexico, schooled in France, ooh la love, and she needed no teaching. A man I can say international ways I believe in. Mexican girl. Alone. I got a heart as big as a stone. 7 Minuten vor 7 RTL, guten Morgen Deutschland. Seit knapp einer Stunde ist das UNO-Ultimatum abgelaufen. Noch ist die Lage ruhig. Wie die Stimmung ist, unten können wir schwer sagen. Wie ist denn deine Stimmung heute Morgen, Christoph? Eigentlich ganz normal, muss ich sagen. Ich hätte mich auch gewundert, wenn jetzt schon sofort geschossen worden wäre. Und ich glaube, in Amerika denken das auch alle. Am Telefon ist Matthias Schlingmann in New York. Guten Morgen. Grüß Sie, guten Morgen. Wie ist die Stimmung in Amerika? Ruhig? Ja, die Stimmung in Amerika ist ruhig, denn wie Ted Kennedy, der Senator aus Massachusetts, schon sagte, Mitternacht, der 15. Januar, ist eine Frist für Saddam, aber nicht unbedingt für uns, für die Amerikaner. Die Frist, sagte er, verpflichtet uns zu gar nichts. Und so ist dem amerikanischen Verteidigungsministerium, zurzeit sind auch nur die Lampen, die Scheinwerfer der Fernsehteams, die da brennen, denn die hohen Militärs sind alle zu Hause und da deutet nichts darauf hin, dass die Amerikaner in den nächsten Stunden den Irak angreifen werden. Was macht denn George Bush im Augenblick, der Präsident? Ja, George Bush, der schläft zurzeit momentan auch. Die Lichter in den Räumen des Weißen Hauses, die er bewohnt, sind auch aus. Allerdings vor seinen Toren, da stehen zurzeit noch etwa 200 Demonstranten mit Kerzen. Die fordern keinen Krieg am Golf und kein Blutvergießen in der Wüste. Aus der Sicht in Amerika, ist denn da eigentlich damit zu rechnen, dass heute noch ein Angriff auf Kuwait oder auf den Irak passieren könnte? Also das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, denn zur Zeit, wo hier eine Stunde nach Mitternacht ist, ist am Golf schon fast 9 Uhr morgens und die Sonne steht schon relativ hoch am Horizont da. Und nach Meinung der Militärexperten ist nicht damit zu rechnen, dass also noch heute im Laufe dieses Tages angegriffen wird, da die Amerikaner dann im Tageslicht nicht ihre Nachtkampfüberlegenheiten ausspielen könnten. Man rechnet eher damit, dass die Amerikaner angreifen werden im Schutz der Nacht. Und der Ex-Außenminister Henry Kissinger sagte, dass ein militärisches Einschreiten auf Grundlage der UN-Resolution eigentlich nur Sinn mache, wenn das ziemlich schnell passiere nach Ablauf des Ultimatums. Er sagte, 48 bis 72 Stunden sei ein sinnvoller Zeitrahmen. Man sagt Henry Kissinger ja nach, dass er hervorragende Beziehungen zum Außenministerium und zu den Behörden hat. Sind das die Offiziellen ähnlich? Ja, also der Verteidigungsminister Dick Cheney sagte heute, dass Präsident Bush noch nicht endgültig über einen militärischen Einsatz am Golf entschieden habe. Doch für den Fall, dass Bush den Einsatz des Militärs befehle, seien die Truppen bereit, zumal Saddam Hussein keine Anstalten mache, einen Rückzug aus Kuwait einzuleiten. Und zurzeit stehen ungefähr 415.000 amerikanische Soldaten da abrufbereit am Golf und stellen damit das größte Kontingent von den 680.000 Soldaten, die in der Operation Desert Shield am Golf zurzeit stationiert sind. Herzlichen Dank an Matthias Schlingmann in New York. Ja. Die Themen am Morgen mit Friede Gutmann. Ultimatum abgelaufen, die Golfregion sitzt auf dem Pulverfass. UNO zog letztes Register, dramatischer Appell gescheitert. Und wie hat das Desaster begonnen? Eine Chronologie der letzten 5 Monate. Das Ultimatum gegen Irak ist abgelaufen. Der Krieg am Golf steht offensichtlich unausweichlich vor der Tür. Nie zuvor war eine militärische Auseinandersetzung so lange vorbereitet worden, nie zuvor so detailliert vorgekaut, nicht nur bei den Militärs, sondern auch in den Medien. Aus dem Krieg der Worte kann nun ein Krieg der Waffen werden. Irakische und amerikanische Soldaten stehen sich im Wüstenschlamm Auge in Auge gegenüber. Der Status quo am Golf. Aber es gibt auch noch erfreuliche Dinge in der Welt, zum Beispiel Benno Weber mit dem Sport. Ja, wie gehabt, es ist nicht leicht, den Übergang zum Sport zu finden. Tun wir es trotzdem. Tennis, die Weltranglistenerste Steffi Graf ist bei den Australian Open in Melbourne mit Volldampf in die dritte Runde gerauscht. Steffi besiegte die Japanerin Maya Kidowaki mit 6:1, 6:0. In einem rein deutschen Duell setzte sich Claudia Porwick mit 6:0, 6:3 gegen Wiltrud Probst durch. Veronika Martinek aus Nürnberg ist gegen die Französin Alexia Deschamps nach einem 2:6, 3:6 ausgeschieden. Rausflog soeben auch der Leverkusener Alexander Mronz nach einer Viersatzniederlage gegen den Franzosen Guy Forget. Fußball. Der deutsche Meister Bayern München hat das Hallenturnier von Marseille gewonnen. Im Finale besiegten die Bayern Spartak Moskau mit 4:2. Gastgeber Olympique Marseille, das von den Münchnern vorher mit 7:3 abgefertigt worden war, wurde Dritter. Profi-Radsport. Das 27. Bremer Sechstagerennen endete gestern Abend mit dem Erfolg von Lokalmatador Andreas Kappes und seinem belgischen Partner Etienne de Wilde, die beide von den 15.000 Zuschauern frenetisch gefeiert wurden. Und bei der Rallye Paris-Dakar führt in der Automobilklasse weiter in der Finne Ari Vatanen. Erwin Webers, Neufahren, belegt Platz 25. Das war's vom Sport. Und das waren auch die Themen am Morgen. Es ist 7 Uhr und fast 6 Minuten. Das Wetter, die Vorhersage bis heute Abend. Es bleibt weiter sonnig und kalt, Schnee ist nicht angekündigt. Nach einer kalten Nacht mit Tiefstwerten bis minus 8 Grad steigen die Tageshöchsttemperaturen heute bis auf 5 Grad an. Dazu wird ein mäßiger Wind aus Südwest und die weiteren Aussichten. Es wird wieder milder und Wolken ziehen auf. RTL Verkehrsservice. A46 in Richtung Neuss zwischen Kapellen und Neuss West, 3 Kilometer Stau. A52 in Richtung Düsseldorf zwischen Tiefenbroich und dem Ausbauende, 5 Kilometer. Gestern fuhr er mit der Tramway Richtung Favoriten. Draußen rings und drinnen stinkt's und ich steh in der Mitte. Die Leute, ob sitzen oder stehen, alle haben es fade an. Und sicher nicht nur in der Tramway, ich glaub, das haben sie den ganzen Tag. Im Wirtshaus triff ich immer an, der weiß Gott, was der zählt. Er ist so reich, er ist so gut, er kennt die ganze Welt. In Wirklichkeit ist er ein Sandler, Hockenstaat und Dornfeld. Das letzte weh in meine Augen, nein, ich bock ihm nicht. Zwickt's mir immer nicht dran. Das darf nicht wahr sein, wo sind wir daheim. Zwickt's mir ganz wurscht wohin. Ich kann's nicht glauben, wo ich auch so gut bin. Aber ich glaub, da hilft kein Zwicken. Kennt man nicht vielleicht irgendwer eine Bicken? Danke, jetzt ist mir klar. Es ist wahr, es ist wahr. Jugend hat kein Ideal, kein Sinn für wahre Werte. Den jungen Leuten geht's so gut, sie kennen keine Härte. So reden die nur in Ungarn, schmirgert niemand, wackeln dann. Noch ein Skandal, dann pensioniert werden. Kurzer, echtes Vorbild sein, zwickt's mich immer nicht dran. Das darf nicht wahr sein, wo sind wir da? Zwickt's mich ganz wurscht wohin. Ich kann's nicht glauben, ob ich auch so gut bin. Aber ich glaub, da hilft kein Zwicken. Könnt man nicht vielleicht irgendwer eine bücken? Danke, jetzt ist mir klar. Es ist wahr, es ist wahr. Zwick, zwick, immer nicht dran. Das darf nicht wahr sein, wo sind wir daheim? Zwick, zwick, ganz wurscht wohin. Ich kann's nicht glauben, wo ich auch so gut bin. Aber ich glaub, da hilft kein Zwick. Könnt man nicht vielleicht irgendwer eine bicken? Danke, jetzt ist mir klar. Es ist wahr. Es ist auch wahr, dass es jetzt 6:45 ist. Eine Information für Sie selbst: Aus dem Wetter in der Golfregion wird heute ein Geheimnis gemacht. Das französische Wetteramt hat neue Anweisungen bekommen, keine einzige Wetterinformation vom Persischen Golf herauszugeben, denn auch die Wetterdaten gehören zur modernen Kriegsführung. Silver bird, soars again to catch gold on Mr. Sun of High. 7.18 Uhr, RTL, guten Morgen Deutschland. Wir versuchen zurzeit nach Jerusalem durchzukommen, um einen Situationsbericht zu bekommen von unserem Korrespondenten Ulrich Sahm. Vielleicht klappt es in wenigen Minuten. Es ist 7.21 Uhr, RTL, guten Morgen Deutschland. Es ist uns in dieser Sekunde geglückt, Ulrich Sahm in Jerusalem zu erreichen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Herr Sahm, gestern war so etwas wie Weltuntergangspartystimmung. Wie sieht es denn heute aus? Ja, heute sieht es nicht sehr anders aus. Also die Schulen sind geschlossen worden. Der Erziehungsminister hat beschlossen, die Schulen bis Sonntag geschlossen zu halten, weil ohnehin die israelischen Eltern doch recht besorgt sind und mindestens die Hälfte der Schüler ohnehin nicht in der Schule erschienen wären. Gleiches gilt natürlich auch für Kindergärten. An der zentralen Bushaltestelle von Jerusalem herrscht fast überhaupt kein Busverkehr. Die Menschen bleiben zu Hause, sie gehen also nicht zur Arbeit. Vor allen Dingen sieht man dort israelische junge Männer mit dem Einberufungsbefehl in der Tasche, die sich zur Armee begeben. Allerdings sagen sie, dass sie nicht glauben, dass irgendetwas passieren werde. Dies ist nicht unser Krieg, sagten sie. Andererseits ist es so, dass in den letzten Tagen natürlich die Vorbereitungen auf hohen Touren gelaufen sind. Auch meine Frau hat hier ein Zimmer vorsorglich mit Klebeband abgedichtet gegen einen möglichen Giftgasangriff. Andererseits kommen aus Irak bzw. Saudi-Arabien Meldungen, und das meldete der israelische Rundfunk, der hier alles in der Region mithört und abhört, dass die Amerikaner offensichtlich schon den Funkverkehr in Irak elektronisch gestört hätten. Außerdem kam die Meldung rüber, dass die Amerikaner B-52-Bomber in die Golfregion verlegt haben. Also Anzeichen für einen Krieg gibt es. Ob er hier auch in Israel bemerkbar sein wird, ist eine offene Frage. Auf jeden Fall Angst hat man, aber man ist doch zuversichtlich, dass man sich hier in einigermaßen in Sicherheit befindet. Vor knapp anderthalb Stunden, Ulrich Sahm, ist ja das Ultimatum gegen Saddam Hussein ausgelaufen. Aus Washington hört man gleichwohl heute früh eher von Ruhe. Präsident Bush ist zu Bett gegangen und die Lichter im Pentagon sind aus. Heute offensichtlich, sagt man in Washington, wird wohl nichts mehr passieren. Wie ist da der Kenntnisstand in Israel? Ja, also man redet davon, dass die Amerikaner zu nächtlicher Stunde angreifen würden, wenn überhaupt, weil die Irakis keine guten Nachtsichtgeräte haben. Aber wie gesagt, alles ist Spekulation, niemand weiß es. Es gibt sogar Stimmen, wonach man auch jetzt noch auf ein Umlenken von Saddam Hussein rechnet. Aber ich halte das für ziemlich unwahrscheinlich, denn gestern Nacht noch hat Latif Nusayev Jassem, der Propagandaminister der Irakis, mit starken Worten erklärt, dass Irak bereit sei, sich dem amerikanischen Rambo zu stellen und dass Irak Kuwait genauso wenig aufgeben oder räumen werde, wie etwa die Amerikaner bereit wären, Kalifornien aufzugeben. Also aus der Richtung sehe ich keine Hoffnung auf ein Einlenken oder auf eine Lösung. Es hat ja nun in aller Welt Aufrufe gegeben an den Herrn Saddam Hussein, und zwar von Mubarak, von König Hussein, von Perez de Cuellar, dass doch bitteschön die politische Vernunft regieren möge, aber die scheint in Irak nicht mehr vorhanden zu sein. Ich habe gerade eben hier im Frühstücksfernsehen, das israelische Fernsehen hat heute Morgen mit Frühstücksfernsehen begonnen, wohl bemerkt, da kam ein französischer Bericht, und in Bagdad hört man Transistorradio, und zwar mit dem Argument, es mag ja sein, dass diesmal Allah sich irrt und dass vielleicht doch ein vernichtender Schlag gegen Irak durchgeführt werden könnte. Ulrich Sahm war das mit einem ersten Bericht aus Jerusalem nach Ablauf des Ultimatums. Qu'a-t-il pu lui manquer? Sie ist noch so jung, so zerbrechlich und so zart. Stau. A52 in Richtung Düsseldorf zwischen Tiefenbroich und dem Ausbauende 2 Kilometer. Schlagzeilen jetzt mit Friede Gutmann. Das Ultimatum ist verstrichen. Saddam Husseins Truppen stehen weiter in Kuwait. Nun tickt die Zeitbombe. Die Soldaten in der Wüste stehen in höchster Alarmbereitschaft. Israel schließt alle Schulen. Im Gazastreifen herrscht Ausgangssperre. Mehr dazu in den Nachrichten um 8 Uhr. Und jetzt Meldungen aus der Region mit Gabi Liefenfeld. Heute Morgen haben Tausende von Menschen in ganz Nordrhein-Westfalen gegen einen möglichen Krieg am Golf demonstriert. Allein in Düsseldorf zogen 1500 Demonstranten vom Hauptbahnhof in die Innenstadt. Im Wuppertaler Stadttheater begannen Punkt 6 Uhr Schauspieler mit einer Dauerlesung von Auszügen aus der Bibel und dem Koran. Die Lesung soll bis zur Entspannung in der Golfkrise fortgesetzt werden. Auch viele Polizisten waren einem Aufruf ihrer Gewerkschaft gefolgt und hatten ihre Streifenwagen kurz vor 6 Uhr abgestellt. Auf dem Saarbrücker Schlossplatz haben sich am Abend etwa 10.000 Menschen versammelt, um gegen die Kriegsgefahr zu protestieren. Sprecher auf der Großkundgebung für eine friedliche Welt war Oskar Lafontaine. Der Ministerpräsident erklärte, ein Krieg würde Massenmord auf Knopfdruck bedeuten. In Düsseldorf ist heute Morgen eine LTU-Maschine gelandet. An Bord 230 Ägypten-Urlauber, die vorzeitig aus Luxor heimgeflogen wurden. Der Düsseldorfer Charterunternehmer erklärte, zwar habe das Auswärtige Amt Ägypten noch nicht zum Krisengebiet erklärt, trotzdem habe man sich zum Abflug entschlossen. Diejenigen Urlauber, die von der Flugverlegung nicht informiert werden konnten, werden mit einem Learjet noch abgeholt. Das war RTL aktuell, es ist 7. Uhr, RTL, guten Morgen Deutschland. Seit heute früh um 6, seitdem das Ultimatum am Golf abgelaufen ist, betet Papst Johannes Paul II. In seiner Privatkapelle für den Frieden. Gestern noch hatte es Gespräche im Vatikan zur Golfkrise gegeben. Auch Daniel Ortega, ehemaliger Präsident von Nicaragua, war unter den Gästen im Vatikan. Und Ortega versicherte in Rom, Saddam Hussein wünsche aufrichtig den Frieden. Wir werden es abwarten. baby tonight. We're mockingbirds gonna sail away. We're gonna forget it. Big old moon gonna shine like a spoon. We're gonna let it. You won't regret it. Kick your shoes off. Do not fear. Bring that bottle over here. I'll be your baby tonight. Be my baby. Be my baby. Be my baby. Be my baby. Robert Palmer, I'll Be Your Baby Tonight, um gleich 7:45. Ein toller Hit. Wenn Sie sich Ihre Lieblingsplatte bei uns wünschen möchten, vielleicht diesen Robert Palmer oder irgendetwas anderes, was Ihnen gut gefällt, dann rufen Sie doch jetzt bei uns an. 00352-1331, die Telefonnummer, unter der Sie sich Ihre Musik wünschen können. Unser Wunschtelefon läuft jeweils vor der vollen Stunde, das kennen Sie. Rufen Sie jetzt an, wünschen Sie sich Ihren Titel und haben Sie vielleicht ein ganz klein bisschen Geduld, denn die Tamara ist hier ganz alleine. Also wenn mal Freizeichen dran ist, nicht aufgeben, dranbleiben. Es wird mit Sicherheit irgendwann jemand abheben, aber es dauert halt einen kleinen Moment. 00352-1331. Informationen. That's it. Come on now. Let's sing it. Also nicht vergessen, RTL und Meyers Weltreisen, der Spezialist für zauberhafte Ferien im Disneyland und in der Walt Disney World, sind vom 17. bis 23. Januar live im Disneyland und der Walt Disney World. Listen to the magic. RTL, guten Morgen Deutschland, gleich 10 vor 8. Wir haben es vorhin schon gehört, die Sonne steht schon hoch am Golf. Wahrscheinlich wird es heute noch nicht krachen, aber höchstwahrscheinlich sehr bald. Und viele werden sich die Frage gestellt haben, könnte es nicht besser sein, vor einem Krieg im Golf den irakischen Diktator Hussein zu stürzen oder ein Attentat gegen ihn zu verüben? Christoph. Und es gibt einen Mann, einen Geheimdienstexperten, Rolf Tophofen heißt er. Der hat auf solche Überlegungen eine klare Antwort. Israel könnte sich, unterstellt, es gäbe eine Möglichkeit, eine solche Operation nicht erlauben. Das kann auch die CIA im Saddam Husseins, würde mit sofortiger Wirkung die amerikanisch-arabische Allianz am Golf beenden. Syrien, Ägypten, auch Saudi-Arabien würden im Falle eines von Ihnen angesprochenen israelischen Schlages oder eines Schlages der CIA oder eines anderen westlichen Dienstes gegen das Leben Saddam Husseins sofort die Koalition verlassen. Auch von einer Opposition innerhalb des Irak hätte Saddam Hussein nach Tophofens Ansicht kaum etwas zu befürchten. Eigentlich nicht, denn es gibt im Irak keine funktionierende Opposition gegen Saddam. Die Zustimmung zu Saddam Hussein, darüber sollte man sich im Westen keinerlei Täuschungen hingeben, ist sehr groß. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die sich vollziehende Standing Ovation im irakischen Parlament, als Saddam Hussein von seinen Abgeordneten die Kriegsbereitschaft und die Zustimmung zur Kriegserklärung forderte. Saddam Hussein ist streng abgeschirmt von einer Clique aus seinem Heimatdorf Takrit. Der Polizeiapparat und die Geheimdienste im Irak bestehen aus Männern seines Vertrauens. Hier wird man wohl kaum einen Selbstmörder, der die Waffe gegen seinen Präsidenten hebt, finden. Einen Attentatsversuch aus den Reihen der Armee oder des innerirakischen Machtapparats schließe ich daher aus. Im Augenblick sind es wohl eher andere, die um ihre Sicherheit fürchten müssen, als Saddam Hussein für seine persönliche. Er hat nämlich mit Terror überall auf der Welt gedroht und vielleicht hat ein Anschlag letzte Nacht auf die amerikanische Botschaft in Panama etwas damit zu tun. Die maoistische bolivianische Guerilla-Organisation M20 hat sich dazu bekannt und dazu gesagt, dieser Anschlag sei nur ein Vorgeschmack für das, was im Kriegsfalle passieren könne. Eine weltweite Koalition von palästinensischen und anderen Gruppen vielleicht für Saddam. Die Drohungen Saddam Husseins sind sehr ernst zu nehmen. Schon seit längerem, bereits lange vor der Invasion von Kuwait durch irakische Truppen, konzentrierte Saddam Hussein in und Gruppierungen stellt die Arafat-Formation Al-Fatah. Guten Morgen Deutschland, 7:07. Everybody's heart is torn and tattered. Um 7:58 und meine Frage, hallo, wer ist denn jetzt am aktuellen Wunschtelefon? So, hier ist Josie aus Bochtringen. Ich möchte mit dem Lied Tornero von Die Santa California alle diejenigen grüßen, die das Lied genauso mögen wie ich. Dankeschön, tschüss. Bitteschön und tschüss. Hier sind Sie, Isanto, California. Sie können weiterhin anrufen für das Wunschtelefon jetzt. 00352 1331. Un anno non è un secolo. Da quando sei partito è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere. Ricominciare insieme, ti voglio tanto bene, il tempo vola, aspettami. Pensami sempre, sai, e il tempo passerà. Uhr, guten Morgen, die Nachrichten mit Friede Gutmann. Das UNO-Ultimatum ist verstrichen, am Golf hat sich nichts verändert. Saddam Husseins Truppen bleiben weiter in Kuwait und werden auch nicht freiwillig verschwinden. Jetzt stehen die Zeichen auf Krieg. US-Präsident Bush sagte, er sei bereit, die harten Entscheidungen zu treffen, die notwendig seien. Nun wächst auch die Angst in der Türkei, dem einzigen NATO-Land mit direkter Grenze zum Irak. In Vorbeugung auf einen irakischen Angriff sind in Israel alle Schulen geschlossen. In Fabriken und Geschäften herrscht vorläufig normaler Betrieb. Jerusalem will die Entwicklung am Golf weiter beobachten, bevor der nationale Ausnahmezustand ausgerufen wird. Über den Gazastreifen hat die israelische Armee eine Ausgangssperre verhängt. Dort waren gestern bei Unruhen nach der Ermordung von 3 Palästinenserführern 3 Araber getötet und über 100 verletzt worden. In der ganzen Welt wächst der Protest gegen einen Krieg am Golf. Vor dem europäischen Hauptquartier der US-Streitkräfte in Stuttgart haben heute früh etwa 400 Menschen mit einer Blockade demonstriert. Sie versammelten sich pünktlich um 6 Uhr zum Ende des Ultimatums. Auf Transparenten forderten sie keinen Krieg und kein Blut. Die Märkte in Asien haben kaum auf den Ablauf des UNO-Ultimatums reagiert. Eine knappe Stunde nach Fristende lagen die Notierungen von Gold, Öl und Dollar in etwa auf dem gleichen Niveau wie vor Ultimatumsende. So lag der US-Dollar vor Börsenschluss in Tokio im Vergleich zur D-Mark bei einer Mark 54,90. Dagegen stürzte der Nikkei-Index um über 3,2% auf 22.442,70 Punkte. Und noch eine Meldung vom Sport. Steffi Graf hat bei den Tennis Australian Open in Melbourne nach einem glatten 6:1-6:0 Sieg über die Japanerin Maya Kidowaki den Einzug in die dritte Runde geschafft. Das waren die Nachrichten. Es ist 8 Uhr und 3,5 Minuten. Das Wetter. Trotz Sonnenschein bleibt es heute kalt. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und 5 Grad. Dazu weht ein leichter Wind aus Südost. Heute Nacht sinkt das Thermometer unter die 0 Grad Grenze. Ab und zu gibt es Nebel und leichten Frost. Morgen wird es heiter und trocken. Langsam wird es milder. Die Temperaturen steigen. RTL Verkehrsservice. A2 von Venlo in Richtung Oberhausen zwischen dem Kreuz Moers und Duisburg-Homberg 8 Kilometer Stau. A4 von Aachen in Richtung Köln-Olpe zwischen Klettenberg und Poll 2 Kilometer und in der Gegenrichtung zwischen Bergisch-Gladbach-Meuzfeld und Refrath 4 Kilometer. Und A52 von Essen in Richtung Düsseldorf zwischen Ratingen-Tiefenbroich und dem Ausbauende 8 Kilometer. Every time I look into your loving eyes, I see a love that money just can't buy. One look from you, you are here to begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing. Minuten nach sieben. Guten Morgen Deutschland mit Stefan Ofirowski und Christoph Lemmer. Der britische Außenminister John Major benutzte für Saddam Hussein und Kuwait einen plastischen Vergleich. Man bittet einen Einbrecher nicht, ein Haus zu verlassen, man vertreibt ihn. Auch Großbritannien hat Soldaten am Golf, auch die werden, wenn der Krieg doch ausbrechen sollte, kämpfen müssen. Klaus Geismar in London, wie stehen die Politiker in Großbritannien der Aussicht auf die Beteiligung an einem Krieg gegenüber? In Großbritannien, und dazu muss ich gleichzeitig sagen, John Major ist nicht nur Außenminister, der ist ja inzwischen sogar Premierminister, der hat gestern Abend in einer Rede noch einmal begründet, warum dieser bevorstehende Krieg ein gerechter Krieg sein wird. Und heute Morgen ist es in London nun so, dass die Times mit einer Schlagzeile erschienen ist, die ganz schlicht heißt, The World Waits for War. Das ist diese Schlagzeile und die Welt wartet auf diesen Kriegsbeginn in London mit Ruhe, Betroffenheit, aber auch mit Verzweiflung und Sorge, weil ja die Briten 35.000 Soldaten dort unten am Golf haben und die Sorgen der Familien dieser Soldaten sind natürlich sehr groß. Gestern war Unterhaussitzung, Herr Geismar. Was war denn eigentlich los? Wie steht die Opposition eigentlich zu der ganzen Sache? Das ist eine Frage, die bei den Engländern als sehr wichtig gilt. Denn wenn man 35.000 Soldaten am Golf hat, die nun schießen sollen, dann müssen diese Soldaten wissen, wie es zu Hause aussieht, dass man zu Hause nicht streitet und politisch laut schreit. Deshalb hat die Opposition sich entschlossen, sich ganz hinter die Regierung zu stellen. Auch Oppositionsführer Neil Kinnock hat eine sehr ernste Rede gehalten, die noch einmal gegen Saddam Hussein gerichtet war. Und die Abstimmung, mit der dann die Regierungspolitik gebilligt worden ist, die hat 534 Stimmen für die Regierung und nur 57 Gegenstimmen gebracht. Also mit anderen Worten, Regierung und Opposition sind sich einig, dass dieser gerechte Krieg, wie Premierminister Major gesagt hat, geführt werden muss. Viele erinnern sich sicher noch an die Szenen damals, als es um die Falklandinseln ging und die Soldaten in See gestochen sind mit Abschiedsszenen an den Häfen. Gab es so etwas eigentlich diesmal auch? Ist die Stimmung vergleichbar? Die Stimmung ist durchaus vergleichbar. Genau dieselben Szenen hat es auch gegeben. Es haben gestern noch Familienangehörige bei Plymouth am Strand gestanden und die letzten Fregatten verabschiedet. die ganze Stimmung im Land ist durchaus vergleichbar, wenn ich von der Schlagzeile der Times gesprochen habe, so sollte ich hinzusagen, dass die größte und auflagenstärkste Zeitung, die Sun, heute Morgen einfach ihre ganze Seite ohne Worte gedruckt hat und als englische Flagge, als Union Jack gedruckt hat und ihre Leser aufgefordert hat, diese Zeitung in die Schaufenster und in die Fenster zu hängen. So werden das sicherlich viele machen. Großbritannien ist also sehr entschlossen, wenn auch mit Verbitterung, Verzweiflung. Das ist durchaus spürbar und es hat gestern auch eine kleine Demonstration von etwa 4000 Menschen gegeben, die von der Downing Street, dem Amtssitz des Premierministers, zum Parlament gezogen sind, um noch einmal gegen Krieg zu demonstrieren. Klaus Geismar mit einem Stimmungsbericht aus London. I'm lying in the midnight hour, holding you just like a dream. Love is never what it seems when we touch, and you're holding me the way you do. Girl, you make my dreams come true. You make my dreams come true. Cusp of Mars, she holds me back, or she goes too far, winding me up just to let me down. So emotional, gagged and bound. There's more to this than meets the eye. A devil woman locked inside, with the full moon rising, I was scared. I think I was possessed. I just wanna be. Every time your body's next to mine, something deep inside of me wants to love you endlessly. When you touch, girl, you don't know how it makes me feel. I just can't believe it's real. kein anderer. Sicherlich ist das Ablaufen des Ultimatums, des UNO-Ultimatums am Golf auch ein Thema in Moskau. Am Telefon jetzt für uns Gisbert Morsek in Moskau. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie ist das? Spricht man in Moskau heute darüber, dass um 6 Uhr das Ultimatum abgelaufen ist, die Kriegsgefahr am Golf wächst? Man spricht darüber und man spricht natürlich auch über die Baltikum-Krise. Die Angst geht um, dass die Militärs die Demokratisierung und Glasnost ersticken könnten. Die Frage wird überall gestellt, wo steht eigentlich Gorbatschow? Macht er bei den Militärs mit oder hat er überhaupt die Kraft, das zu stoppen, was dort losgetreten worden ist? Und was den Golf betrifft, so geht die Angst um, dass ein Krieg dort zur Destabilisierung der gesamten Weltlage führen würde, zu einer Ökokatastrophe weltweit. Und schließlich und endlich, dass beide Krisenherde, Golfkrieg und Baltikumkrise, sich verbinden würden. Miteinander drum wird hier ja auch gefordert von Boris Jelzin und von den Balten. Die UNO solle einen Aufschub beim Kuwait-Ultimatum erreichen und es solle eine UNO-Sonderkonferenz, eine internationale Konferenz über das Baltikum organisiert werden, damit dieser Teil der Welt nicht aus dem Blick der Weltöffentlichkeit verschwindet. Genau diese Forderung von Jelzin und von den Balten, also eine Aufschiebung des Ultimatums gegen Saddam Hussein, ist ja eher ungehört verhallt. Welche Haltung hat denn im Augenblick die sowjetische Führung zu Kuwait und zu Saddam Hussein? Bisher war sie auf der Linie der UNO und der USA. Bleibt sie dabei? Sie bleibt dabei. Alles, was in den vergangenen Tagen gesagt worden ist, läuft darauf hinaus, dass die außenpolitische Linie von Shevardnadze bestätigt worden ist, auch von dem neuen Außenminister Alexander Bjesmertnich. Es wäre auch viel zu riskant für die Sowjetunion, selbst wenn bestimmte Kreise hier das gerne hätten, den Kurs zu wechseln, das Pferd zu wechseln, mitten im Rennen. Nun hat ja Gorbatschow auch eine Krise direkt im eigenen Einflussbereich, Litauen, Lettland. Was gibt es denn Neues von dort, Herr Morsek? Die Nacht ist ruhig verlaufen in Vilna, in Riga und in Estland, aber es war gespannte Ruhe. In all den Hauptstädten der baltischen Republiken ist die Angst immer noch vorhanden, dass der möglicherweise gerade die Golfkrise genutzt werden könnte, dass die Militärs zur Generalabrechnung schreiten mit den Demokraten, mit den Verhassten. In Vilna und in Riga sind das Parlament jeweils mit Betonbauteilen verbarrikadiert, die Innenstadtstraßen verstellt mit Baumaschinen und LKWs. Dort halten Tausende von Volksfrontanhängern Wache, aber nicht nur unbewaffnete Bürger dieser Städte, sondern auch litauische und lettische Milizionäre, die den Auftrag haben, ihre Parlamente und in Riga auch das Fernsehzentrum, wenn es sein muss, mit Waffengewalt zu verteidigen. Mittlerweile bekommen die Balten auch Unterstützung aus anderen Teilen der Sowjetunion. Aus Moskau ist zum Beispiel medizinische Hilfe rübergeschickt, Abgeordnete des Moskauer Stadtsowjets und aus einigen sowjetischen Republiken gibt es Parlamentsbeschlüsse, die Militäraktion verurteilen, so aus der Ukraine, Armenien, Moldawien, Georgien und demnächst wahrscheinlich auch aus Russland. Gisbert Morsek mit einem Bericht zur Lage der Sowjetunion an diesem 16. Januar 1991. Make another man sing. Change your heart. zwischen dem Kreuz Breitscheid und dem Ausbauende 9 Kilometer. Und nochmal A52 von Mönchengladbach in Richtung Düsseldorf zwischen Willig-Schiefbahn und Düsseldorf-Herd 5 Kilometer. Schlagzeilen jetzt mit Friede Gutmann. Das Ultimatum ist verstrichen. Saddam Husseins Truppen stehen weiter in Kuwait. Nun tickt die Zeitbombe. Die Soldaten in der Wüste sind in höchster Alarmbereitschaft. Bonn im Schatten der Golfkrise. Der Kanzler stellt sein Kabinett vor. Mehr dazu in den Nachrichten um 9 Uhr. Und hier das Reisewetter. Mit dem Schneewetterbericht Deutschland. Skifahrmöglichkeiten nur noch in den Höhenlagen. Die mageren Schneehöhen in Zentimetern. Lenggries bis 30, Berchtesgaden bis 40 und Oberstdorf bis 150. Österreich. In mittleren und höheren Lagen kann man noch ganz gut fahren. Malitz bis 300, Saalbach hinter Glemm bis 65 und Schladming bis 90. Schweiz. Hier sind die Bedingungen noch gut bis sehr gut. Gstaad bis 190, Arosa bis 140 und St. Moritz bis 180. Nach Italien. Auch hier kann man noch gut Skifahren. Talabfahrten sind teilweise möglich. Brixen bis 160, Corvara bis 170 und Grödnertal bis 190. Und zum Schluss nach Frankreich. Immer noch sehr gute Bedingungen hier. Chamonix bis... RTL Guten Morgen Deutschland mit Christoph Lemmer und Stefan Ofirowski. Es ist 19 Minuten vor 9. In Moskau streiken die Meteorologen. Sie protestieren damit gegen einen Militäreinsatz in Litauen vom Wochenende. Das heißt für Radiohörer, Zeitungsleser und Fernsehgucker keine Wetterberichte heute. Die Streikleitung verbreitet stattdessen eine Erklärung, in der es heißt, die Zentrale führt einen politischen Streik durch in Verurteilung der Anwendung militärischer Gewalt in Litauen. Zauberhafte Ferien im Disneyland und in der Walt Disney World sind vom 17. bis 23. Januar live im Disneyland und der Walt Disney World. Listen to the magic. 7:09 RTL Guten Morgen Deutschland. Die Welt wartet gebannt, was jetzt am Golf passiert. Auch in Bonn steht die Krise ganz oben auf der Tagesordnung. Wenn Ultimatum an den Irak ist abgelaufen. Auf den drohenden Krieg am Golf machten in Bonn Mitglieder der Friedensbewegung mit Mahnwachen auf dem Münsterplatz vor der irakischen und vor der amerikanischen Botschaft aufmerksam. In ganz Deutschland demonstrierten Hunderte gegen einen militärischen Schlag der USA gegen den Irak. Aus Bonn, Stefan Grafen. Und das war's von Guten Morgen Deutschland mit Christoph Lemmer und Stefan Ofirowski. Ganz genau. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Hoffentlich bleibt er ruhig heute. Tschüss. Und wir melden uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Auf der BAB3 von Hamburg nach München ist weit und ich schlaf schon fast ein. Drum fahr ich auf einen Rastplatz, ich brauch jetzt einen starken Kaffee und will ich grad wieder fahren, wo ich der Sieg ist, an der Tankstelle stehen. Sie schaut so verloren aus, drum sag ich zu ihr, steig doch ein. Ich fahr bis nach München und der Platz neben mir ist noch frei. Sie sagt, sie war in Frankfurt. Frankfurt is okay, yeah, yeah. Doch jetzt, wo ist wieder vor, no FFB, no FFB. Ja, sie will wieder vor, ja, sie will wieder vor. Ungefähr 16 Jahre. Sie hat so traurige Augen und schulter lange strohblonde Haare. Aus den Teenager-Träumen vom ganz großen Glück ist nichts geworden. Und irgendwo unterwegs hat's wahrscheinlich ihr Lächeln verloren. Fahr mit ihr schweigend durch Nacht und scheut's Radio ein. Mit 180 im Schnitt wird's mal bald schon in die Neustadt sein. Doch kurz hinter Nürnberg im Nebel ist plötzlich passiert. Ja, ich hab fast nichts gesehen und hab einfach viel spät reagiert. Ja, sie wollt wieder hoch. Ja, sie wollt wieder hoch. Ja, sie wollt so gern wieder hoch. Noch FFB. Sie wollt so gern wieder hoch. Noch Fürstenfeld. Ja, sie wollt wieder hoch.